Stellt euch folgende Situation vor. Mitte der 90er Jahre. Wir befinden uns in Guatemala, irgendwo weit weg von der Hauptstadt. In Guatemala ist Bürgerkrieg. Seit über 30 Jahren unterdrückt die Militärregierung die Bevölkerung. In den ländlichen Regionen, wo die Aufständischen schwerer zu kontrollieren sind, betreibt das Regime eine Politik der verbrannten Erde. Löscht ganze Dörfer aus. Aber es gibt Hoffnung. Militärregierung und Rebellen reden miteinander. Es beginnt ein langsamer und fragiler Friedensprozess, überwacht von den Vereinten Nationen. Und deswegen sitzt hier ein UN-Mitarbeiter an seinem Laptop und schreibt einen Bericht. Er hat einen Vorfall dokumentiert, eine bewaffnete Auseinandersetzung. Er hat Zeugen befragt, die Namen der Opfer recherchiert und er hat herausgefunden, wer die Täter sind. Und jetzt muss dieser Bericht ins UN-Hauptquartier, nach Guatemala-Stadt. Das Problem? In dem Bericht werden Namen genannt. Die Namen der Zeugen und die Namen der Täter. Und diese Namen dürfen nicht in die falschen Hände geraten. Aber der UN-Mitarbeiter, der ist sich ziemlich sicher, der Geheimdienst hört mit, hat sein Telefon angezapft, kann seine Post öffnen und liest seine E-Mails. Um den Bericht trotzdem ins Hauptquartier zu bekommen, benutzt der UN-Mitarbeiter eine Software. Diese Software verwandelt die Informationen in eine unlesbare Kombination aus Buchstaben und Ziffern. Der Bericht ist jetzt verschlüsselt und nur der Kontaktmann im Hauptquartier kann den Bericht wieder lesbar machen. Die Software, die der UN-Mitarbeiter dafür verwendet, die heißt PGP, Pretty Good Privacy. So ähnlich muss es damals gewesen sein. Quelle ist eine Dankesmail, die ein UN-Mitarbeiter an den Entwickler von PGP geschickt hat. Aber es gibt da ein Problem. Weil diese Software ihren Weg nach Guatemala gefunden hat, aus den USA heraus, über die Grenzen hinweg, weil PGP also aus den USA exportiert wurde, klingelt in Boulder, Colorado, ein Telefon. Das Telefon von Phil Zimmerman. Ja. All right. Phil ist der Erfinder von PGP. Well, yeah, I... Am anderen Ende der Leitung meldet sich eine Beamtin der amerikanischen Zollbehörde. Ah, ja. Ja. Und weil Phil ein freundlicher Mensch ist, erklärt er der Beamtin, wie PGP funktioniert. Dass man damit anonym im Internet kommunizieren kann, ohne Angst davor zu haben, dass der Staat oder irgendjemand anderes mitliest. Was Phil nicht weiß, in dem Moment, als er mit der Beamtin am Telefon spricht, da hat die amerikanische Zollbehörde bereits angefangen, gegen ihn zu ermitteln. Der Vorwurf, weil seine Software PGP im Ausland aufgetaucht ist, hat er gegen das Exportverbot von Kriegswaffen verstoßen. Die Strafe, viele Jahre Gefängnis. Ich bin Max Netter und ihr hört Krypto. Eine Dokuserie über den Traum vom magischen Internetgeld. Das ist Folge 2 von insgesamt 7 Folgen. Der Anfang. Okay, so there we are. I'm at level 6, I think. Yes, I am. Ich treffe Phil online, im Videocall. Er ist in Mexiko, ich in Weimar. Phil ist ein ziemlich entspannter Typ, Ende 60. Kariertes Hemd, right. Graues Sakko und gepflegter Bart. So this is probably about the right distance. Man sieht ihm nicht an, dass er sein ganzes Leben damit verbracht hat, für die Freiheit im Internet zu kämpfen. Mit kryptografischer Software, also Programmen, die Kommunikation verschlüsseln. Die verhindern, dass der Staat oder sonst irgendjemand mitlesen oder mithören kann. Und dass er dafür ziemlich viel Ärger bekommen hat. Um zu verstehen, warum Phil das alles gemacht hat, müssen wir ganz kurz zurück, in die 80er. Considering its quality and size, the compact disc will become a part of our everyday lives. 5, 4, we have a go for main engine start. The color video cassette. We have main engine start. Television on command. All 3 engines are up and running. The question is, what is a personal computer? And why is it different than all the other computers that have existed throughout history? As the future of personal computing. See a computer on every desk and in every home. Ein Jahrzehnt geprägt vom technologischen Fortschritt. Die Grundlagen des kommerziellen Internets werden entwickelt, die CD wird erfunden, VHS setzt sich gegen Betamax durch und die NASA schickt Space Shuttles in den Weltraum. I've got a question for 1 million people. Aber noch etwas passiert. Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion rüsten immer weiter auf. Kalter Krieg. Do you want to freeze the arms race? Do you think that Ronald Reagan is going to freeze the arms race? Phil sieht damals die Welt am Rande des Abgrunds. The Reagan administration was building weapons that could attack the Soviets before they could launch their missiles, and the Soviets were doing the same thing. They were developing ICBMs that could destroy American missiles before they could be launched from their silos. And so it was a dangerous time and everybody was afraid of nuclear war. Phil schließt sich einer Protestbewegung an, der Nuclear Freeze Campaign. Er lernt den Whistleblower Daniel Ellsberg kennen, der in den 70ern die Lügen der US-Regierung über den Vietnamkrieg aufgedeckt hat. Zusammen gehen sie demonstrieren. Gegen die Politik von Ronald Reagan, gegen die Logik der nuklearen Aufrüstung. Zweimal wird Phil in dieser Zeit festgenommen. It is time for the United States and the Soviet Union to freeze. The whole world is watching, the whole world is listening. Diese Protestbewegung, die wird schnell groß. So groß, dass sie für Reagan zum Problem wird. We will never compromise our principles and standards. We will never give away our freedom. We will never abandon our belief in God. Reagan hält damals eine berühmte Rede, an deren Ende er die Sowjetunion als Evil Empire bezeichnet und in der er die Friedensbewegung direkt attackiert. And we will never stop searching for a genuine peace. But we can assure none of these things America stands for through the so-called nuclear freeze solutions proposed by some. The truth is that a freeze now would be a very dangerous fraud, for that is merely the illusion of peace. The reality is that we must find peace through strength. Reagan sagt, Amerika will den Frieden, aber Abrüstung, das sei eine Illusion. Frieden gäbe es nur durch Stärke. Und noch was kommt dazu. Seine Administration fängt an, Gerüchte zu streuen. Lügen. Behauptungen, dass die Friedensbewegung von sowjetischen Agenten gesteuert sei. I can tell you that I didn't know any Soviet puppets. But that meant that the US government surveilled peace groups and intercepted their communications. Phil ist sich damals sicher. Reagan lässt die Friedensbewegung überwachen. If you wanted to communicate remotely with someone, then you had to live with the risk of interception. That applies to every form of communication that we had. Phil ist klar, irgendwie brauchen politische Organisationen eine Möglichkeit, sich gegen solche staatlichen Übergriffe zu schützen. Auf der ganzen Welt, nicht nur in den USA. I wanted to protect human rights around the world, that human rights workers needed protection from their own governments, and that was a motivation. Es ist die Zeit, als in immer mehr Haushalten ein kleiner grauer Kasten auftaucht, der Computer. Und Phil weiß, irgendwann werden diese Computer alle miteinander vernetzt sein. Das Internet steht in den Startlöchern. Und viele der Power-User benutzen damals tatsächlich schon ein völlig neues Kommunikationsmittel, die E-Mail. You know, Hollywood movies would show, you know, you'd have a computer screen that would announce in big letters on the screen, you've got mail. Irgendwann werden alle per E-Mail kommunizieren. Und dann wird die Macht des Staates, seine Bürger zu überwachen, noch viel größer. So I did secure email first. Also fängt Phil damit an, eine Software zu entwickeln, die E-Mails verschlüsseln kann. PGP. Hey. Hey Siri, stop all music. Szenenwechsel. Folgende Situation. Ich sitze mit Fabian in seiner Wohnung. I didn't hear back. In Berlin-Mitte. Offene Küche, Eichenparkett, Dreifachverglasung. Richtiger Luxus eben. Ein Riesenunterschied zu meiner ganz normalen kleinen Wohnung in Weimar. Es riecht ein bisschen nach Räucherstäbchen. Gegenüber hat Wim Wenders mal gewohnt, sagt Fabian. Und im Keller steht der Lamborghini seines Vermieters, gleich neben Fabians Tesla. Hat's gestoppt? Fabian will die Musik ausmachen und mir seine Geschichte erzählen. Von seinen ersten Gehversuchen in Sachen Computer. Hey Siri, stop music everywhere. Ich glaube, es ist aus, ja. Ich glaube, es ist auch aus, ja. Zu der Zeit, als Phil in den USA anfängt, seine Software zu entwickeln, ist Fabian noch ein Kind. Lebt mit seinen Eltern am Rande des Thüringer Waldes, in einem winzigen Ort, ziemlich weit weg von der großen, weiten Welt. 3 Jahre alt war Fabian, als seine Eltern mit ihm dorthin gezogen sind. Irgendwie, wenn man nicht in genau diesem Ort geboren ist, dann passt man sich so hundertprozentig an. Und ich bin natürlich eigentlich ja überall in der Welt unterwegs. Meine Hauptsprache ist eigentlich Englisch am Tag. So 90% ist Englisch. Deswegen werden mir auch vermutlich ein Haufen Wörter nicht einfallen. Oder muss ich mal Pausen machen, um nachdenken, wie die deutsche Bedeutung jetzt wäre. Fabians Eltern haben damals auch einen dieser grauen Kästen angeschafft. Und vielleicht, weil Fabian irgendwie nicht reinpasst in diesen kleinen Ort, fängt er an, sich mit diesem Kasten zu beschäftigen. Taucht ein in die Welt der Bits und Bytes. Also angefangen hat das bei mir alles mit 7, glaube ich, hatten wir unseren ersten Computer bekommen und hatten damals ja, so ein 286er, 386er uralter Computer. Fabian sitzt also zu Hause und vor ihm steht sein erster Rechner, damals noch ohne Internet. Ein großer Kasten unter dem Schreibtisch mit einem dieser Röhrenmonitore, die beim Anschalten immer diesen Sound machen. Er merkt ziemlich schnell, dass Computer genau sein Ding sind. Und als das Internet aufkommt, da verliert er sich sofort in dieser neuen Welt. Also ich habe so ein Spiel gefunden damals, das hieß Clonk. In diesem Spiel konnte man seine eigenen Levels bauen, indem man einfach nur im Paint ein paar Farben benutzt hat und das gemalt hat. Und er hat das dann in dieses Level übersetzt. Clonk war so ein Spiel, das hast du von der Seite gesehen, so ein bisschen wie Lemminge. Und dann hatte ich die Idee, dafür eine Website zu machen mit 14. Und damals gab es Frontpage, das war das Microsoft-Tool, um Webseiten so zusammenzuklicken. Und ich wollte dann aber eigentlich das lieber selber so richtig bauen mit HTML und CSS. Und dann habe ich mir das so beigebracht, wie macht man HTML, wie macht man CSS, wie funktioniert das? Dank dem Internet kann Fabian sich das jetzt alles selbst beibringen. Also das Schöne eigentlich beim Programmieren oder überhaupt mit der ganzen Webtechnologie ist, dass du alles, was du brauchst, ist das Internet. Ja. Man lernt das nicht in der Schule, man lernt das nicht in der Uni, man lernt das nicht in... Also damals jedenfalls gab es keine Kurse und wenn, dann waren sie sowieso hinterher. Also man hat alles im Internet gelernt. Ne? Es gab eine Webseite, die hieß selfhtml.org. Dort konnte man dann ja, lesen, wie man HTML schreibt, wie man CSS schreibt. Ich meine, ich habe eigentlich alles sozusagen ja, im Internet gelernt. Fabian wird damals wie magisch angezogen vom Versprechen der Freiheit im Internet. Diesem Raum des geistigen Austauschs, den Barlow in seiner Declaration beschreibt. Freiheit und völlige Unabhängigkeit von Institutionen wie Schule, Eltern und Staat. Irgendwie ist es genau das, was Fabian will und was ihn später auch an Kryptowährungen so faszinieren wird. Aber damals weiß Fabian noch nichts von den Kämpfen rund ums Internet, von Barlows Vision eines freien Cyberspace ohne staatliche Kontrolle und von Phils Idee einer Software zur Verschlüsselung von E-Mails, um genau diese Freiheit zu verteidigen. Szenenwechsel. Zurück in den USA. 1991. Phil ist da gerade kurz davor, die erste Version seiner Software fertigzustellen. Auch er schaut gerade in seinen Computer, liest einen Eintrag auf einem Bulletin Board. Das ist sowas wie ein frühes Online-Forum. When I was working on the early stages of PGP, electronic bulletin boards were kind of a big thing. In dem Eintrag steht etwas von einem geplanten Gesetz. Senate Bill 266, which urged technology companies that built communications gear to put backdoors in for law enforcement. Ein Gesetz, das starke Verschlüsselung, so wie in Phil Software, quasi unmöglich machen würde. Das von ihm verlangen würde, eine Hintertür einzubauen, damit die US-Geheimdienste mitlesen können. Aber genau dagegen baut Phil ja diese Software, damit Geheimdienste und Regierungen eben nicht mitlesen, damit Menschen im Internet frei kommunizieren können, ohne Angst vor Überwachung. I felt that this was an indication that we would be soon looking at stronger efforts by governments, especially the US government, to crack down on end-to-end encryption before it could get started. Phil trifft also eine Entscheidung. But it looked like everything was moving in the direction of trying to close the door on end-to-end encryption. So that's when I decided to give away PGP for free. Er stellt PGP so schnell wie möglich fertig und veröffentlicht es. Kostenlos. You know, I gave it to a couple of friends who posted it on the internet and also on bulletin boards, and it spread everywhere. Freunde von ihm laden es auf Server und von da aus verteilt sich PGP ziemlich schnell über die ganze Welt. Yeah. Yeah, it was the right time. Damit gibt es zum ersten Mal die Möglichkeit für Privatpersonen, ihre Kommunikation zu verschlüsseln. Ein Jahr später. In einem leeren Wohnzimmer irgendwo in der Bay Area, Kalifornien, trifft sich eine Gruppe. Fast alle sind Männer. Mathematiker, Physiker und Computerwissenschaftler. Die meisten tragen Bärte und lange Haare. Viele von ihnen sind durch die Computerrevolution reich geworden. Diese Gruppe in Kalifornien gehört auch zu den ganz frühen Bewohnern des Cyberspace. Einer der Männer hat einen Stapel Disketten dabei. Darauf ist die neueste Version von Phil Zimmermans Verschlüsselungssoftware. They were all excited about PGP, and so it was nice. Diese Männer nennen sich Cypherpunks. Sie sind zusammengekommen, um den Cyberspace, ihr Reich, ihr Zuhause zu verteidigen. Und so wie die frühen Siedler im amerikanischen Westen ihre weitläufigen Farmen mit Zäunen und Waffen geschützt haben, so wollen diese Männer den Cyberspace mit den Mitteln der Kryptographie verteidigen. Einer der Cypherpunks verteilt also PGP an die Gruppe. Phils einfaches, kostenloses Tool zum Verschlüsseln von E-Mails. Eine Software, die in den Augen der Cypherpunks das Machtverhältnis zwischen Staat und Bürger neu justiert. Eine Software, die kein Staat der Welt abschalten kann. In PGP sehen die Cypherpunks den Beweis für die revolutionäre Macht von Computercode. Und die Cypherpunks wollen noch viel weiter gehen als Phil. Sie wollen mit Kryptographie eine völlig neue Welt erschaffen. Eine Welt, die der Staat nicht kontrollieren kann. Einer der Cypherpunks schreibt damals sogar ein Manifest. Eric Hughes. We must defend our own privacy if we expect to have any. We must come together and create systems which allow anonymous transactions to take place. People have been defending their own privacy for centuries with whispers, darkness, envelopes, closed doors, secret handshakes, and couriers. The technologies of the past did not allow for strong privacy, but electronic technologies do. Wenn wir Privatsphäre wollen, müssen wir sie selbst verteidigen. We, the cypherpunks, are dedicated to building anonymous systems. We are defending our privacy with cryptography, with anonymous mail forwarding systems, with digital signatures and with electronic money. Wir Cypherpunks widmen uns anonymen Systemen. Wir verteidigen unsere Privatsphäre mit Kryptographie, mit anonymen E-Mail-Weiterleitungen, mit digitalen Signaturen und mit elektronischem Geld. Cypherpunks write code. Kurz nach dem Treffen setzen die Cypherpunks eine legendäre Mailingliste auf. Die Cypherpunk Mailinglist. In den 90ern ist die sowas wie das Zuhause der Cypherpunks. Später wird sie übrigens von einer anderen abgelöst. Der Cryptography Mailinglist. Und auf der taucht 2008 die Bauanleitung für Bitcoin auf. Ja, wir wollen mal einen kurzen Zwischenblick machen auf das Internet. Herr Steinberg, ist was passiert? Mitte der 90er wird das Internet richtig groß. Und bunt. Das hatten wir ja schon in der letzten Folge. Immer mehr und immer aufwendigere Webseiten gehen online. Es ist die Zeit, in der auch Fabian anfängt, Webseiten zu bauen. Es entsteht das, was wir heute das Web 1.0 nennen. Wie sieht's mit E-Mails aus? Kommen die rein? Ja, wir haben auch einige E-Mails bekommen. Jetzt sind nicht mehr nur die Nerds online. Hier zum Beispiel eine Meldung. Ja. Von Herrn Dr. Sergej Terjaev. Wie von Phil erwartet, schicken auch immer mehr normale Menschen E-Mails rund um den Globus. Liebe Kollegen, danke für den Inbound Transmission. Eine Gruppe russischer Wissenschaftler beobachten euer Programm via RASGMD Satellite Line. Firmen tauschen Daten aus, Heimcomputer werden mit dem Internet verbunden. Die Welt wächst zusammen. Das Internet wird zum Massenmedium. The quality is good, also gute Qualität. Everything is wonderful. Everything is wonderful im immer schneller wachsenden Netz. Zumindest in dieser WDR-Sendung von 1995. Aber wenn man genauer hinschaut, ist eigentlich nichts wonderful. Markus Beckedahl, der Gründer von Netzpolitik.org, erinnert sich an die problematische Seite der neuen Massenkommunikation. Dass das eigentlich dazu geführt hat, Begehrlichkeiten zu wecken auf Seiten von denjenigen, die unvorstellbare Ressourcen hatten und den Anspruch, möglichst viel zu wissen, nämlich ja, Geheimdienste, die einfach alles überwacht haben, was ging. Die schlimmsten Befürchtungen von Phil Zimmerman und den Cypherpunks werden damals wahr. Dass die großen Geheimdienste der westlichen Staaten ihr Überwachungsnetzwerk aus dem Kalten Krieg irgendwie Anfang der 90er einfach einem anderen Zweck zugeführt hatten und einfach damals alles überwachten, was ging. Vor allen Dingen auch, weil alles oder fast alles halt unverschlüsselt an Kommunikation ablief, was es ja sehr einfach machte, an zentralen Knotenpunkten quasi mal alles zu scannen. Es gibt da einen Ausschnitt aus einer französischen Doku, die nie in Deutschland gesendet wurde. Echelon, The Secret Power von David Kornbrusser. Darin demonstriert der schottische Journalist Duncan Campbell, wie einfach und effektiv das Abhörsystem funktionierte. Campbell steht auf einer Wiese. Er baut eine Antenne auf. This is Baby Echelon. With this very simple system, little battery, a scanner, we can listen to one communication at a time. All we do is we look up at the satellites. You can see how the aerial that we are using, its antenna is pointed the same way at a nearby satellite to some of the ones which are behind me. Just 1 minute, 1 minute. That is data. That was the end of a call. That's a fax. Mit seiner kleinen Antenne kann Campbell nun alles empfangen, was über Satellit versendet wird. Fax, E-Mails, Telefonate. Und weil die Kommunikation damals komplett unverschlüsselt ist, kann er alles mithören. Wenn er ihn verpasst, dann soll er einfach mal aufpassen. Ich habe ihr die Telefonnummer von Funchal schon mitgegeben, sodass sie sich notfalls auch selbst bei ihm melden kann, aber dass sie... This is supposed to be a private phone call. We don't know where. She could be anywhere in the Western Hemisphere. She could be in Chile. She could be in Poland. Or she could be in a ship in the ocean. And this system picks it up. Because there is no privacy. That is what the British and American and other intelligence services exploit. Das, was Campbell da auf der Wiese mit seiner Antenne macht, das machen die britischen und amerikanischen Geheimdienste damals im großen Stil. Mit riesigen Satellitenschüsseln hören sie den internationalen Datenverkehr ab und sie scannen ihn auf Schlüsselwörter, filtern relevante Informationen heraus, vollautomatisch. Das war damals schon für mich so die Politisierung, die Realisierung, dass wir eigentlich in einer digitalen Welt leben, die ich mir mein Leben lang quasi von klein auf erträumt hatte, die aber eigentlich zur totalen Überwachung führt. Nur wenige Monate nach dem ersten Treffen der Cypherpunks bekommt Phil also diesen Anruf. Ja. Vom Zoll. Well. Die Beamtin will wissen, wie PGP funktioniert. Und Phil, der erklärt. At first I thought maybe they had run into PGP in the course of their work. Maybe they had seized a laptop or something. But then they wanted to come and see me. They wanted to fly two agents from San Jose, California to Boulder, Colorado. To come and interview me. Aber der Zollbeamtin, der reicht das nicht. Sie will zwei Ermittler zu Phil nach Colorado schicken. And that's when I thought, well, this doesn't sound like they're just looking for a tutorial. I think there's something else going on here. In dem Moment ahnt Phil, dass etwas nicht stimmt. So I contacted a criminal defense lawyer. Er kontaktiert einen Anwalt, einen Strafverteidiger, Phil Dubois. Es ist einer, der nicht viel Geld nimmt, denn Zimmerman ist damals so gut wie pleite. Die Entwicklung von PGP hat seine Rücklagen aufgefressen. Nach dem Besuch der Zollbeamten fährt Phil gemeinsam mit Dubois nach Washington. Dort soll er vor dem Kongress aussagen. And while I was there, they put together a group of lawyers to try to come up with some ideas of what we could do about it. Nach der Anhörung gibt es ein Treffen. So we had a meeting with 10 lawyers in the room. There was somebody from the Electronic Frontier Foundation, the ACLU, a Washington law firm, Computer Professionals for Social Responsibility, several others. Die Anwälte der wichtigsten Computer- und Bürgerrechtsverbände der USA sind nach Washington gekommen. And so I told them what I'd done, and they all listened. Phil erzählt von der Entwicklung von PGP, wie die Software zuerst auf einem Server und von dort ins Ausland gelangt ist und wie er für Version 2.0 mit Kryptografen auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, Quellcode hin und her geschickt hat, über Landesgrenzen hinweg. So the Arms Export Control Act prohibits exporting munitions, like Stinger missiles, for example. So you have to have a license to export munitions. And at that time, strong cryptography software was on the munitions list. So it was right up there with all the other munitions. Alles deutet darauf hin, dass Phil gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen hat. Um genau zu sein, gegen das Exportverbot von Kryptographie, ein Gesetz, das seine Wurzeln im Zweiten Weltkrieg hat. Damals knackte ein Team rund um den britischen Mathematiker Alan Turing die Enigma-Verschlüsselung der Deutschen, was den Kriegsverlauf entscheidend beeinflusste. We all know about Bletchley Park and the German Enigma cipher. And so the Allies recognized the enormous strategic importance of having the capability to break the encryption algorithms used by their enemies. Den Alliierten war damals klar, wie wichtig es ist, die Möglichkeit zu haben, verschlüsselte Nachrichten ihrer Gegner mitzulesen. Das hat ihre Einstellung geprägt. Und deshalb das Exportverbot, damit abhörsichere Kryptographie aus den USA nicht ins Ausland gelangen kann. Viele Regierungen haben damals so gedacht. And so this shaped the attitudes of governments toward cryptography. The governments always felt that they had to maintain a capability of doing cryptanalysis in warfare. Die Einschätzung der Anwälte ist eindeutig. All the lawyers in the room told me that it was hopeless, that I was gonna lose and I'd probably go to prison. 5 Jahre Gefängnis. Okay, einmal kurz zusammengefasst. Durch das Internet entsteht ein globales, abhörbares System der Massenkommunikation. Auf der einen Seite haben wir die Staaten, die das Internet kontrollieren und überwachen wollen. Und auf der anderen Seite gibt es abhörsichere Verschlüsselungstechnologie. Es gibt PGP, das sich über den Planeten verteilt und inzwischen auch einen von den Cypherpunks entwickelten Remailer, der es ermöglicht, E-Mails anonym zu verschicken. So, dass keiner mehr sagen kann, wer der Absender war. John Perry Barlow schreibt damals: It seems to me that the combination of digital technology and robust encryption has brought informatized society to a very sharp balance point between two lousy choices. Es scheint, als stünde die Welt vor der Wahl aus zwei ziemlich beschissenen Möglichkeiten. On one side lies a technological foundation upon which the most massive totalitarianism could be built. On the other is a jungle in which any number of anarchic guerrillas might hide, upon whom little could ever be imposed. Auf der einen Seite steht die totale Überwachung und auf der anderen ein digitaler Urwald, geschützt durch Kryptographie. Ein Urwald, in dem sich jeder anarchistische Guerilla verstecken kann. Für die Cypherpunks, die bärtigen Computer-Nerds aus Kalifornien, ist die Entscheidung leicht. Sie wollen den kryptografischen Urwald. Tim May, einer der Cypherpunks, formuliert das damals so: We appear to be entering the long-awaited crypto-singularity. Well, long-awaited by me at least. A singularity in the sense of extremely rapid changes in outlook, technology and culture. Die Welt sei nun dabei, in die Krypto-Singularität einzutreten. Der Zeitpunkt, an dem der technologische Fortschritt sich nicht mehr aufhalten lässt und an dessen Ende die Krypto-Anarchie steht. Ein Internet ohne Regeln. May findet das nicht schlimm. Besser jedenfalls als die Alternative, totale staatliche Überwachung. A huge topic, one I've been thinking about, is that public key crypto and anonymous digital cash systems would mean the end of governments as we know them. Damit diese Vision von der Kryptoanarchie wahr werden kann, braucht es digitales Geld. Geld, das Peer-to-Peer funktioniert, von Person zu Person. So wie Phils Verschlüsselungssoftware PGP. Eine kryptografisch gesicherte Währung, die nicht vom Staat kontrolliert werden kann. Und natürlich fangen einige der Cypherpunks damals an, die Grundlagen für genau so ein Kryptogeld zu entwickeln. Und Phil? Der muss nicht ins Gefängnis. Why did they stop? They didn't want to publicly say why they stopped. Die Ermittlungen gegen ihn werden 1996 fallen gelassen. Vielleicht war der öffentliche Druck zu groß. Vielleicht ist aber auch klar, dass sich Kryptographie nicht mehr aufhalten lässt. Dass sie ganz im Gegenteil sogar essentiell ist für die digitale Welt. That was, you know, at the beginning of the new century, things really shifted quite a bit. Now it's entrenched everywhere. Denn das Internet ist inzwischen nicht mehr wegzudenken, verschränkt immer mehr Lebens- und Arbeitswelt. Und ziemlich schnell wird klar, wenn diese neue Welt der digitalen Massenkommunikation funktionieren soll, braucht es Kryptographie. Denn dann müssen Firmen Daten austauschen können, ohne Angst abgehört zu werden. Dann braucht es verschlüsselte Verbindungen für sicheres Einloggen in soziale Netzwerke, für Shopping und Online-Banking. Und amerikanische Firmen, die Computerindustrie im Silicon Valley, die will jetzt solche Verschlüsselungssoftware in die ganze Welt exportieren. Kryptographie wird zum Geschäftsmodell. And, you know, they needed to carry California, where all the tech companies are. So they decided that that was a good time to change the law. They simply dropped it from the munitions list. And ever since then, we see that cryptography has become firmly entrenched. You know, it became possible to put strong cryptography in all the browsers, in every kind of tool. It's everywhere. It's ubiquitous. Yeah. 2000 lässt Bill Clinton Kryptografie schließlich endgültig aus dem Kriegswaffenkontrollgesetz streichen. Kryptografie darf jetzt frei über alle Landesgrenzen hinweg verteilt werden. Mit einer Einschränkung. Jeder Export muss vorher an die US-Regierung gemeldet werden. It took a whole decade of the 1990s of struggle to get governments to recognize, you know, it's time to wake up and smell the coffee. Things have changed. This is not the 1940s anymore. We have to enter the information age. We have to, you know, take advantage of the economic opportunities of the internet. So, and you can't do that without strong cryptography. Internet und Kryptographie. Das ist spätestens Anfang der 2000er untrennbar miteinander verbunden. Alltag. Kryptographie ist jetzt überall. Und die Kryptoanarchie? Die Vision der Cypherpunks einer freien Welt im Netz, ohne staatliche Kontrolle? Dafür fehlt noch ein letzter Baustein. Digitales, unzensierbares Geld. Das taucht erst 8 Jahre später auf. Auf der Nachfolgemailingliste der Cypherpunks, wo sich die größten Kryptographie-Nerds der Welt austauschen. Herumgeschickt von einem unbekannten Absender an die vermutlich einzigen Menschen, die verstehen können, was für eine revolutionäre Erfindung hier beschrieben wird. Auf gerade mal 8 Seiten. Das White Paper für Bitcoin. Und genau darum geht es in der nächsten Folge. Wie Bitcoin auftaucht und sich außer ein paar Kryptografie-Nerds erstmal niemand dafür interessiert. Und wie sich dann durch ein anderes Cypherpunk-Projekt alles ändert. WikiLeaks. Das war die 2. Folge von Krypto. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Nächste Woche kommt die neue Folge, exklusiv in der ARD Audiothek. Krypto. Der Traum vom magischen Internetgeld. Folge 2. Der Anfang. Geschrieben und gesprochen hat diesen Podcast Maximilian Netter. Co-Autor für diese Folge war Klaus Uhrig. Sprecherin Martha Hennersdorf. Faktencheck Stefan Paul. Regieassistenz Dominique Wolniok. Die Regie führten Raphael Jouvet und Maximilian Netter. Schnitt Mario Weise und Raphael Jouvet. Musik, Aufnahmen, Sounddesign und Mischung Mario Weise. Cover Artwork Panatom. Dramaturgie und Redaktion Mareike Mager.